Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Der Grünen-Chef Robert Habeck, der hat sich sehr, sehr deutlich in der Wohnungsfrage positioniert, die zurzeit diskutiert wird, indem er gesagt hat, dass Enteignungen der großen Wohnungskonzerne notfalls möglich sein müssten, damit also mehr Wohnraum geschaffen werden kann. Die CDU hat darauf jetzt sehr, sehr klar reagiert. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat nämlich gemeint, man würde hier sehen, dass die Grünen eben nicht diese nette bürgerliche Partei seien, sondern dass sie auf alte sozialistische Rezepte setzen würden. Und daher sei jetzt klar, sollten die Grünen sozusagen auf diesem Wege weitergehen, dann könnte die CDU nicht mit den Grünen zusammenarbeiten in künftigen Koalitionen. Wie ernst, Herr Dietz, muss man solche Aussagen nehmen? Herr Ziemiak kann ich nicht wirklich sehr ernst nehmen, nach allem, was ich von ihm gehört habe, leider. Ich bin ja immer für Jugend in der Politik, aber das ist tatsächlich, finde ich, relativ substanzlos, was da kommt. Also, weil es hat überhaupt nichts mit diesen alten Angstbildern zu tun. Er hatte Kuba gesagt, DDR gesagt, Sozialismus. Darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube, es ist ein relativ... Robert Habeck ist sehr interessant. Er ist ein sehr instinktsicherer Politiker auf eine gewisse Weise. Man kann sagen, flexibel. Man kann auch weitergehend sagen. Ich glaube, er hat aber gemerkt, dass es ein Problem ist, dass die Grünen eben zu bürgerlich sind im Grunde. Also zu wenig Kanten haben für diese Zeit. Und diese Zeit stellt andere Fragen. Und diese Fragen sind zum Teil Fragen, die mit deutlich eher linken Antworten, glaube ich, zu beantworten sind. Was ist links und was ist rechts? Ja, also Eigentumsfragen. Eigentumsfragen sind die einen Dinge. Es gibt ja noch eine andere Aussage, auf die Ziemiak jetzt auch Bezug genommen hat. Das sind die Sätze von Anton Hofreiter von den Grünen. Der sagt, es muss ein Verbot geben von Verbrennungsmotoren ab 2030. Und das, sagt Ziemiak wiederum, sei grundfalsch. Ja? Also insofern, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Grünen sich dazu links zeigen. Ich meine, sie sagen ja eigentlich mehr Dinge, die viele Leute wahrscheinlich unterschreiben würden. Das ist richtig. Nein, es war nur meine Vermutung oder vielleicht auch nur meine Hoffnung, dass die Grünen nicht vergessen, dass es tatsächlich auch Wähler gibt, die tatsächlich Fragen von Eigentum oder Umverteilung relevant halten oder Fragen, die dann nach einer anderen Rolle des Staates sich richten. Also wo es darum geht, ist der Staat vielleicht mehr Unternehmer, ist der Staat mehr Akteur in der kommenden nahen Zukunft, weil die Probleme, die sich stellen, nicht mehr vom Markt gelöst werden sollen. Er wurde ja zitiert mit dem Satz, der Markt soll alles regeln. Das ist die Frage, was für ein Markt? Wie wird der Markt gestaltet? Das ist eine relativ kurz gefasste Antwort auf eine sehr komplexe Frage. Ich glaube auch, dass der Markt im Grunde oft ein guter Maßstab ist, um Dinge zu regeln, wenn er fair ist. Der Punkt irgendwie, der mich jetzt tatsächlich einfach auch stört an der Fixierung auf Ziemiak sagt, so, also nicht von Ihnen so, sondern irgendwie in dieser politischen Diskussion, dass es immer weiter verkürzt wird und immer kontraproduktiver ist. Es ist mir jetzt wirklich egal, ob die CDU mit den Grünen koalieren will oder kann. Es ist meiner Frau egal, es ist meinen Freunden egal, es ist irgendwie fast jedem egal. Nur das, Journalisten ist es nicht egal. Ich weiß gar nicht, ob das so egal ist. Tatsächlich egal im Sinne von, es hat keine nicht so manifeste egal. Wirkung, so, sondern es geht tatsächlich, finde ich, interessanterweise eher um Fragen, wie wollen wir denn leben? Absolut. Und so. Fragen geht es und deswegen wollen wir ja diese Fragen im Parlament gestellt wissen und wollen sozusagen auch wissen, wer dann regiert und das dann umsetzt, was entschieden wird. Und wir hatten ja jetzt erlebt, dass es eben vielleicht eine Jamaika-Koalition gegeben hätte, als die neue Regierung sich ancheckte zu regieren, dann hat das nicht funktioniert. Und wir gehen ja alle davon aus, dass das mit der großen Koalition beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht nochmal klappt. Das heißt, dass schon so Koalitionsfragen durchaus wichtige werden. Naja, aber das haben wir 2019. Also Sie meinen, das ist zu früh? Das ist zu früh einfach, ja. Es ist irgendwie eine Verengung auf diese Koalitionsfrage, die einfach die Möglichkeit nimmt. Und das hat man bei Martin Schulz ja auch gesehen, dass die Politik sich selbst dauernd beschneidet. Also Martin Schulz hatte irgendwie gute Ideen und wie der Spiegel das irgendwie Markus Feldenkirchen schön aufgeschrieben hat, der wurde einfach totberaten im Grunde. Und wenn man jetzt schon wieder anfängt, so dieses Hickhack, irgendwie Ideen klein zu machen, ich finde es tatsächlich einfach interessant, darüber nachzudenken, okay, es gibt eine breite Diskussion über Wohnen in Deutschland und es gibt eine breite Diskussion über Eigentum in Deutschland und wie könnte es anders funktionieren. Das ist, finde ich, Aufgabe der Politik eigentlich, das klingt so blöd, Aufgabe der Politik. Ich würde mir eine Politik wünschen, die das aufnimmt und reflektiert und dieses zurückspielt zu den Wählern und die so ein bisschen geduldiger ist und ein bisschen das Tempo rausnimmt und irgendwie nicht dauernd so im Hyperventiliermodus eines, weiß ich gar nicht, 31-jährigen Generalsekretärs, der irgendwie so jetzt schaffen muss, Aufmerksamkeit zu erzeugen, was er schafft, irgendwie das zu verengen. So. Okay, verstehe. Die Grünen hatten ja in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr gute Umfragewerte. Glauben Sie, dass das auf diesem Weg jetzt so weitergehen wird? Dass gerade diese Aussage von Habeck den Grünen helfen wird, diese Umfragewerte zu erhalten? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist die Kernklientel konsolidiert. Sowas. Aber viele andere sagen natürlich vielleicht, naja, aber was wir an den Grünen ja nicht mochten, ist diese Besserwisserei und dann, dass sie eine Verbotspartei seien, dass sie die Miesepeter der Nation seien und so. Also, dass sie so, ja, mit so Keulen arbeiten. Enteignung könnte ja auch als ein sehr starkes, keulenartiges Mittel wahrgenommen werden. Ja, wenn man es so formuliert, dass es eine Keule ist. Also man muss es halt formulieren, so dass man sagt, es geht eigentlich darum, dass monopolistische Strukturen, wie sie sich im Wohnungsmarkt darstellen und spekulative Strukturen, wie sie die deutsche Wohnen betreibt, nicht gerechtigkeitsfördernd sind. Also so relativ einfach. Spekulation im Wohnungsmarkt sollte limitiert werden. So, das ist eine Sache, die man, und monopolistische Strukturen sollten auch vermieden werden. Das ist eine Sache, die man im Technologiesektor jetzt erkennt langsam mit Facebook und solchen monopolistischen Strukturen, die ganz andere Monopole sind. Aber im Wohnungsmarkt ist es anscheinend auch so, dass der Einzelne darunter leidet. Und so eine Diskussion, glaube ich, will Habeck nicht anstoßen. Ja.